5 vor 8 jetzt. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt kommt von Sarah Maxen. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Seit einer Woche hält das Hochwasser Süddeutschland im Griff. Jetzt heißt es, aufräumen und die Schäden in Bayern und Baden-Württemberg begutachten. FFH-Reporterin Lena Ruprecht. Nun kommt die entstandene Verwüstung ans Licht. Nach ersten Schätzungen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft hat das Hochwasser einen Versicherungsschaden von fast 2 Milliarden Euro verursacht. An der Donau könnte der Schaden sich noch weiter steigern. Dort ist das Wasser noch nicht abgelaufen. Laut deutschem Wetterdienst soll es dort in den nächsten Tagen auch noch einmal stark regnen. Sie waren seit Oktober in der Gewalt der Terrorgruppe Hamas. Israelische Sicherheitskräfte haben jetzt 4 Geiseln im Gazastreifen befreit. Es handelt sich um eine Frau und 3 Männer, so die Armee. Sie seien in einem guten Zustand und in ein Krankenhaus in Israel gebracht worden. Wir sollten die europäischen Märkte nicht gegen Konkurrenz aus dem Ausland abschotten. Davor warnt Bundeskanzler Scholz. Protektionismus und regelwidrige Zollschranken machten letztlich alles nur teurer und uns alle ärmer, sagte der Kanzler jetzt bei einem Besuch bei Opel am Stammsitz in Rüsselsheim. Der Autobauer feiert heute 125 Jahre Automobilbau in Südhessen. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Mehr als 75 Millionen Fahrzeuge hat Opel bisher gebaut. Lange Zeit eine Erfolgsgeschichte. Ab den 1990er Jahren ging es dann aber erstmal bergab. Es gab massiven Stellenabbau. Laut IG Metall wurde die Belegschaft seit 2017 insgesamt etwa halbiert. Heute sind die Rüsselsheimer stabiler geworden als Teil des Autokonzerns Stellantis. Und der setzt Opel unter Strom. Schon bald soll jedes neue Modell rein elektrisch fahren. Marc Wilhelm, Rüsselsheim. Eine Wasserfontäne schießt 15 Meter hoch in den Himmel und ist vom Weiten zu sehen, sogar von der A5 aus. Bei der Feuerwehr in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis sind deswegen heute Vormittag viele Notrufe eingegangen. Ein Bagger hatte im Stadtteil Sulzbach eine Hauptwasserleitung beschädigt und dann schoss das Wasser in die Höhe, zu sehen auch bei uns im Web und in der App. Es drohten laut Stadt ein Ausfall der Wasserversorgung und ein Wasserschaden an einer Gasübergabestation in der Nähe. Beides konnte aber durch einen über 3 Stunden dauernden Einsatz verhindert werden. Tennisspielerin Iga Swiatek hat zum 4. Mal die French Open gewonnen. Die Polin und Weltranglistenerste besiegte im Finale die Italienerin Paolini klar in 2 Sätzen. Und morgen dann möchte die deutsche Tennisnummer 1 Alexander Zverev bei den Herren seinen ersten Grand Slam Sieg feiern. Er trifft auf den Spanier Carlos Alcaraz. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Hallo, ganz liebe Grüße auf die Straßen. Ich habe jetzt die Entwarnung. Keine Kinder mehr auf der Fahrbahn, da wo wir es gerade gemeldet haben. Die Polizei hat es kontrolliert. Und das ist noch die Vollsperrung auf der A67 Darmstadt-Mönchhof-Dreieck. Hier ist vollgesperrt an diesem Wochenende am Rüsselsheimer Dreieck wegen Bauarbeiten bis Montag früh um 5. Bitte weiträumig auf die A60 in Richtung Mainz ausweichen und dann über die A671 und die A66. Der Fernverkehr aus Richtung Süden, der wird bereits schon am Darmstädter Kreuz über die A5 umgeleitet. Gute Fahrt. FFH, das Wetter. Ja, die Sonne macht sich vom Acker, sind jetzt viele Wolken reingekommen. Es bleibt aber heute Abend meistens trocken. Temperaturen sinken dann in der Nacht auf 10 bis 5 Grad. Der Sonntag wird wieder schön im Wechsel mit Wolken. 18 bis 22 Grad sind drin. Und jetzt gucken wir mal rüber in die neue Woche. Am Montag dann später Regen bei 15 bis 20 Grad.